Und ballert die alte im Porsche weg. Wo soll das alles noch enden? Von Straßenlegenden zu A-Prominenten. Obwohl sie mein Grundstück bewachen, was wir so machen, wie Stasi-Agenten. Indem sie mein Zeug nicht im Radio senden, versuchen sie gar nicht zu bremsen. Rollen in Kolonne wie Staatspräsidenten, mit besserem Schnitt als Harvard-Studenten. Hangout im Bars, Jackie auf Weiß, Stress auf dem Kiez. Autos getuned, Donuts im Kreis, Kette aktiv. Neuner Patron unter dem Sitz, Wumme dabei. Es hört nicht auf, es hört nicht auf, Wumme schon high. Hang up in Bars, Jackie auf Weiß, Stress auf dem Kies. Autos getuned, Donuts im Kreis, Kette aktiv. Neuner Patron unter dem Sitz, Wumme dabei. Es hört nicht auf, es hört nicht auf, Wumme schon high. Ja, sie hat keine weiche Seite, allerhöchstens durch ein, zwei Teile. Du kannst deine Schulden nicht bezahlen, ist kein Problem, ich nehme auf kleine Steine. Schau die Clips an, wenn du wissen willst, was sie privat machen. Das sind Tatsachen, wie ich Strafakten. Was ne abgefuckte Welt, aber die Flaschen sind bestellt. Kann nicht putzen oder kochen und wenn ich wasche, ist es Geld. Aufmerksamkeitsdefizit, hey Steel vom KFC. Haare schneiden nur bei Major League und den Namen Jizzle schreibt man Credibil. Gaso macht schon wieder, weil ich hab das Gasolina. Und nach einer Flasche Chivas wird es leider aggressiver. Lass den Drogenfahnder sehen, wie man durch Drogenhandel lebt. Nie auf der roten Baumchaussee, trotzdem nur Audemars Piguet.